Deutschlandfunk. Das Feature. Die Nachtkerze ist eine Pflanze, wo ich immer dachte, die schmeckt jedem. Die ist total cremig, total neutral, total mild. Ja, sieht aus ein bisschen wie eine Waage oder eine Raketenabschussrampe. Eine Art Becherwärmer mit obendrauf. Ja, jetzt gibt's mal einen schönen Cheeseburger mit Pommes und dazu natürlich eine Cola, wie ich das gehört. Wenn man Hunger hat und es schmeckt richtig gut, dann ist es ein feines Essen. Es wird erstmal wie so eine Mehlmixmaschine. Auch wenn ich alleine esse ich immer mit gebügelter Serviette und anständigem Weinglas. Ja. Also, da kommt kein Senfglas auf den Tisch zum Trinken. Nee. Und auch keine Papierservietten, das wäre abscheulich. Ich glaube, diese Erlösungssehnsucht, dass man irgendwas finden kann, wo es einem schlagartig besser geht, danach sehen wir uns alle. Das Haushaltsgerät. Das Gerät sieht aus wie ein UFO. Das Gerät kann kochen. Denn du bist, was du isst. Feature von Jenny Hoch. Eine WG in Eichwalde bei Berlin. Hier wohnt Esther Faust. Sie ernährt sich ausschließlich von Rohkost. Und ist eine von vier Personen mit besonderen Essgewohnheiten, die wir hier vorstellen. Eigentlich kann man sagen, ganze Lebenseinstellung. Wenn ich roh esse, fühle ich mich ganz anders. Ja. Ich fühle mich viel leichter, viel wacher, vitaler, lebendiger. Also es macht eigentlich einen ziemlichen Unterschied. Esther Faust sammelt ihr Essen am liebsten draußen in der Natur. Sie versucht, möglichst naturbelassen zu leben. Das ist ja immer das Thema, Rohkost ist kalt und unangenehm. Also wenn ich jetzt einen Hochleistungsmixer habe, kann ich damit auch was erwärmen, indem ich das einfach 3 bis 4 Minuten auf der höchsten Stufe laufen lasse. Dann ist es aber alles, sage ich mal, atomisiert. Und der Thermomix kann eben auch langsam rühren, so wie mit einem Kochlöffel, 60 Umdrehungen pro Minute und dabei erwärmen. Als ich früher so normaler Vegetarier war, wenn man das mal so nennen will, habe ich immer ganz viel Käsebrot gegessen, weil ich dachte, das ist gut, das ist gesund. Heute würde ich das nicht mehr empfehlen, weder den Käse noch das Brot. Esther Faust arbeitet als Ernährungsberaterin. Weil das ist ja schon ein Schritt, irgendwie zu sagen, diese normale Ernährung könnte sein, dass es nicht so vorteilhaft ist. Also ich habe am Anfang, als ich das gehört habe, Rohkost, habe ich gedacht, was für ein Quatsch. Wieso sollte es falsch sein zu kochen? Ja, Menschen kochen schon immer. Das ist doch irgendwie völlig absurd. Ja, aber dass man sagen kann, nee, Menschen kochen nicht schon immer. Ja, also es gab auch eine Zeit, wo Menschen nicht gekocht haben und möglicherweise war die sehr lang. Ich glaube, diese Erlösungssehnsucht, dass man irgendwas finden kann, wo es einem schlagartig besser geht. Danach sehen wir uns alle. Natürlich wollen wir jeden Tag glücklich sein und uns wohlfühlen. Erwin Seitz ist Kulturhistoriker und Gastrosoph. Lange Zeit gab es ja diese These, der Mensch hätte sich nur als Mensch mit großem Gehirn entwickelt, weil er viel Fleisch aß. Also er wanderte vor 7 Millionen Jahren langsam aus diesem Tropenwald heraus, wo er auf den Bäumen sitzt und Bananen isst. Dann geht er in die Savanne und fängt da an, Jäger zu werden. Erwin Seitz paraphrasiert den amerikanischen Anthropologen Richard Wrangham und dessen Buch Feuerfang, wie uns das Kochen zum Menschen machte. Das Fleisch alleine, sagt dieser, sei es nicht gewesen. Der Mensch entdeckt den Umgang mit dem Feuer, praktisch das prometheische Handeln, was dazu führt, dass das Braten des Fleisches an der Feuerstelle, dass das Braten eine Art von Vorverdauung übernimmt. Der Mensch kann dadurch mehr aus der Nahrung ziehen. Er muss praktisch nicht mehr so viel Energie in den Magen stecken, sondern konnte mehr Energie ins Gehirn stecken. Und die Verdauungsorgane sind für die Größe unseres Körpers verhältnismäßig klein. Die Entdeckung des kontrollierten Umgangs mit Feuer, das ist eigentlich der Schritt zur Menschwerdung. I want your cheeks to be rosy. Your lips like the color of wine. Darling, the way that people will say that my, but you're looking so fine. Morgens um 7.30 Uhr im Schlosspark Charlottenburg in Berlin. Esther Faust ist zum Wildkräuterfrühstück verabredet. Mein Name ist Marc Weiland. Ich bin Filmproduzent von Beruf und betreibe eine Internetseite über gesunde Ernährung und alternative Heilmethoden. Ich veranstalte seit 4,5 Jahren im Schlosspark Charlottenburg das Wildkräuterfrühstück und möchte damit den Menschen näher bringen, wie wichtig es ist, doch wieder sich aus der Natur und mit der Natur zu ernähren und zu leben. Grüne Kräuter essen, können wir jetzt mal ein paar Blumen essen. Das ist jetzt die Nachtkerze. Und die riecht lecker. Das ist die Nachtkerze, die gelben, schönen Blüten kann man essen. Man kann natürlich auch die Blätter essen. Die Blüten schmecken schön süß und schmeckt total lecker. Es ist noch eine dritte Teilnehmerin gekommen. Sie sagt, sie habe kalte Füße. Das liege an ihren veganen Schuhen. Vegane Schuhe, das sind Schuhe ohne Leder. Pflanzen haben alle Komponenten in sich. Und auch gerade die Nachtkerze ist eine Pflanze, wo ich immer dachte, die schmeckt jedem. Die ist total cremig, total neutral, total mild. Aber es gibt auch Leute, die sagen, das kann ich gar nicht essen, das ist so kratzig. Also die Wahrnehmung reagiert da sehr stark drauf. Und das ist eigentlich auch die Theorie dahinter, dass der Körper eigentlich weiß, was wir brauchen, dass wir einen Ernährungsinstinkt haben. Und der funktioniert bei den Kräutern halt sehr präzise. Also ich verarbeite die im grünen Smoothie, deshalb sammle ich die. Smoothie bedeutet auf Deutsch Ganzfruchtgetränk. Das heißt, Früchte werden nicht einfach ausgepresst, sondern als Ganzes püriert. Passiert das in einem Hochleistungsmixer, soll das angeblich besonders gesund sein, weil durch das Zerkleinern die Zellwände aufgebrochen würden und die enthaltenen Stoffe besser verwertbar seien. Smoothie ist eigentlich das Einfachste. Smoothie ist halt für uns so eine Möglichkeit, wo wir das halt irgendwie mal in größeren Umfang zu uns nehmen können. Es ist natürlich auch, sage ich mal, so ein bisschen eine Mogelpackung, weil man macht sich das dann eben süß mit den Früchten. Aber das nehme ich dann gerne in Kauf, weil es hilft, dass man einfach mal schnell wieder ordentlich Vitalstoffe zu sich nehmen kann. In neuerer Zeit gibt es vor allem grüne Varianten. Also mit Spinat, Kopfsalat, Mangold, Grünkohl, Wirsing oder eben Wildkräutern. Die Erfinderin des sogenannten grünen Smoothies ist die Amerikanerin Victoria Butenko. Ihre Legende geht so. Weil sie, ihr Mann und ihre Kinder unheilbar krank waren, machte sie sich auf die Suche nach alternativen Heilmethoden. Sie stellten ihre Ernährung auf Rohkost um und, siehe da, sie wurden gesund. Zumindest fast. Die vollständige Genesung erfolgte erst, nachdem sie den grünen Smoothie entdeckt hatte, den sie seitdem clever vermarktet. Ich habe irgendwie mir meine Überdosierung mit Gundermann geholt. Also ich habe mal irgendwann gelesen, das könnte ich gar nicht unterscheiden. Und da war ich noch gar nicht auf Rohkost, dass das irgendwie gut wäre zum Schwermetall ausleiten. Gundermann. Na jedenfalls habe ich denn mir Gundermann-Tee gekocht. Weil ich habe in der Zeit in der Hauskrankenpflege gearbeitet und habe gedacht, naja, mit den ganzen Schwermetallen ständig mit dem Auto abgasen und habe das regelmäßig getrunken. Und weil ich hatte es auch im Garten massenhaft. Also davon kann man auch ausgehen, wenn man was im Garten massenhaft hat, dass das auch eine Beziehung zu einem selber hat. Das hört sich ein bisschen mystisch an, aber ist so eine Erfahrung. Und? Die sind super. Ja, super köstlich. Mhm. Es gibt Rohköstler, die rohes Fleisch und Fisch essen, auch Eier. Das ist aber eine relativ kleine Gruppe. Und ich persönlich würde das jetzt auch nicht machen. Erstens mal finde ich es einfach eklig, muss ich mal so sagen. Auch super köstlich. Das ist der Höhepunkt des heutigen Wildkräuterfrühstücks und überhaupt des Herbstes, wie ich finde. Das sind die Eiben. Der Eibenbaum ist bei unseren germanischen Vorfahren ein ganz besonderer, geheimnisvoller, wertvoller, göttlicher Baum gewesen. Die Eiben sind hochgiftig. Man kann davon sterben, wenn man die Blätter isst oder die Kerne. Sollte man also tun, dies vermeiden. Aber um diesen Kern herum gibt es. Entschuldigung. Aber um diesen Kern herum gibt es eben so ein rotes Fruchtfleisch, also botanisch Samenmantel. Und den kann man ablutschen, den Kern ausspucken, nicht runterstucken oder draufbeißen. Einfach ablutschen und dann hat man einen Hochgenuss. Es ist sehr süß. Und schmeckt irgendwie so zwischen Gummibärchen und Red Bull. So mancher ist halt dann dankbar, wenn man sagt, ja, schränk doch einfach mal wieder dein Essen ein. Das würde gut tun und du kannst mit gutem Gewissen essen und du bist erlöst von allen Übeln dieser Welt. Wir Menschen sind immer der Erlösung bedürftig, weil das Leben halt auch oft sehr schwer und hart ist und kompliziert ist und wir flüchten gerne aus den Komplexitäten heraus. Erwin Seitz hat zuletzt im Inselverlag ein Buch über die Kunst der Gastlichkeit, veröffentlicht. Wenn wir nach Dogmen suchen, dann, weil es uns so schwer fällt, auf selbstverantwortliche Weise Mitte und Maß zu finden. Und wir lehnen uns dann lieber an eine autoritäre Kraft. Früher war das der Staat, früher war es die Kirche, heute ist es irgendein Ernährungsguru. Wer zurück zur Natur will und der Lebensmittelindustrie mit Skepsis begegnet, verzichtet auf alles Mögliche, nicht aber auf hochmoderne Technik. Das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Rohköstler und Veganer sind eine ideale Zielgruppe für teure Küchengeräte. Mit deren Hilfe wollen sie die Kontrolle über ihre Nahrung zurückgewinnen. Der Thermomix zum Beispiel, den Esther Faust benutzt, erwärmt temperaturgenau. Er häckselt selbst gesammelte Wildkräuter. Er schreddert selbst gezogene Karotten. Er schrotet Dinkel aus dem Bioladen. Ich definiere meine Persönlichkeit über das, was ich esse. Indem ich zeige, ich esse spezial. Für viele ist das dann die Identifikation. Uwe Knop ist Ernährungswissenschaftler und Buchautor. Beim Essen sollte nicht irgendwas dominieren, das ist gesund oder wir haben schon 20 Uhr oder abends kein Fett oder keine Kohlenhydrate oder irgend so ein Quatsch, sondern nur eins, ihr Körper. Was sagt der? Sagt er, ich habe um 10 Uhr richtig Lust auf eine Portion Spaghetti mit Parmesankäse und finde es super geil, dann machen Sie es. Sein neues Buch heißt Esst doch, was ihr wollt. Guten Tag, ich grüße Sie herzlich zu unserem Kochtreff im Kochstube in Berlin-Tegel. Thermomix ist ja das, was uns heute hier vereint. Essen ist nicht einfach nur Essen. Es gilt heute, ganz im Sinne des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, als soziales Distinktionsmittel. Das Herzstück ist natürlich der Mixtopf. Er besteht aus Edelstahl, hat ein sehr kompaktes Messer, das ist Solinger Edelstahl. Die vier Menschen, die wir hier vorstellen, kommen aus unterschiedlichen Milieus. Und haben unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, die zugleich Ausdruck ihrer Persönlichkeit und Lebenseinstellung sind. Am Boden gibt es die Anschlüsse für die Elektrik, denn im Boden ist eine Heizspirale integriert. Allen Vieren bringen wir ein Haushaltsgerät mit, den sogenannten Thermomix, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Firma Vorwerk. Den Thermomix kann man nicht im Geschäft kaufen, sondern nur von einer sogenannten Repräsentantin im Rahmen einer halbprivaten Verkaufsveranstaltung. Ähnlich wie man es von Tupperware kennt. Das heißt, Sie können gleichzeitig kochen, zerkleinern, pürieren, alles auf einmal. Das Gerät will mehr sein als ein simpler Multifunktionsmixer mit Kochfunktion und Dünstaufsatz. Der Thermomix gibt vor, drei moderne Sehnsüchte zu erfüllen. Machbarkeit. Zeitersparnis. Perfektion. Thank you. Wir Frauen wollen ja auch mal gucken, dass in der Küche alles ein bisschen leichter geht. Und ja, dann habe ich mich davon einfach mal so ranziehen lassen. Typisch deutsch ist er womöglich auch. So schrieb ein Journalist im Magazin Cicero. Der Thermomix der Politik heißt Angela Merkel. Wir wissen ja, für ein Gericht braucht man wirklich manchmal drei Töpfe, eine Pfanne etc. Dass man da eben nicht mehr so viel braucht, dementsprechend die Küche vielleicht nicht mehr so schmutzig hat. Die Frage ist, können Haushaltsgeräte vielleicht soziale Unterschiede verringern? Ob Rohköstler oder Fertigsoßen-Fan, Fitnesstrainer oder Feinschmecker, sind vor diesem Hochleistungsgerät womöglich auf einmal alle wieder gleich? Mein Motto ist immer kein Stress in der Küche. Die Sachen schnell, gesund zuzubereiten, ohne sich neben den Topf stellen zu müssen, zu rühren und zu schnippeln, zu zerkleinern. Die Utopie lautet: Mit Hilfe dieses vollautomatischen Kochgeräts könnten sich künftig alle Menschen per Knopfdruck genau die Speisen zubereiten, die sie sich wünschen. Auch wenn sie eigentlich weder Zeit noch Geld haben für den allerneuesten Ernährungstrend. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Technik, dass eine Neuerung gesellschaftliche Veränderungen mit sich brächte. Die Einführung der vollautomatischen Waschmaschine Anfang der 50er Jahre etwa sorgte für eine dramatische Verminderung der Zeit, die die Hausfrau für die Pflege der Wäsche aufwenden musste. Schreibt der Technikhistoriker Wolfgang König in seiner Geschichte der Konsumgesellschaft. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts haben elektronische Helfer die Dienstboten und Mägde ersetzt, die früher das Privileg der Bessergestellten waren. Heute sind Staubsauger, Bügeleisen, Herd und Waschmaschine in jedem Haushalt selbstverständlich. Gebügelt und parfümiert zu erscheinen, ist schon lange kein Zeichen besserer Herkunft mehr. Meistens einkaufen gehe ich hier bei Penny bei mir um die Ecke. Ja, weil es am praktischsten ist, weil da alles ist, weil es auch ehrlich gesagt nicht so teuer ist. Ben Zimmermann ist Schauspieler. Ein Freiberufler mit unregelmäßigem Einkommen. Er besorgt sich sein Essen beim Discounter. Natürlich finde ich das gut, wenn es alles Bio wäre und so weiter, aber ich glaube vor allen Dingen, dass es eine Augenauswischerei ist. Also weil ich glaube einfach nicht daran, dass Massenproduktion biologisch gemacht wird. Also das widerspricht irgendwie so ein bisschen dem Unternehmersein. Beim biologischen Anbau wird zwar generell auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet, aber dennoch wird in der Biolandwirtschaft teilweise Kupfer gegen pilzliche Erreger eingesetzt. Kupfer belastet die Böden und setzt sich in der Leber ab. Vegan essen und so, das finde ich ja ganz komisch. Einfach vor allen Dingen, weil es ein Hype ist, dann habe ich schon keine Lust mehr, mir darüber Gedanken zu machen. Der Einkaufswagen füllt sich nur spärlich. Sahne, Nudeln, Fertigpesto aus dem Glas. Bio. Hier, Moment mal. Gucken wir mal kurz nach, woher diese Bio-Tomaten sind. Aus Andalusien. Gut, wenn man in Andalusien ist, schon wenn man irgendwie in Alicante mit dem Flieger ankommt, sieht man ja keine Erde mehr, sondern einfach nur noch Plastikfolien, weil darunter irgendwelche Gewächshäuser sind. Und ich weiß nicht, ob das so Bio ist. Also, weil ich verbinde Bio auch mit Nachhaltigkeit. Dann nehme ich doch lieber irgendwie was zum Beispiel hier aus Italien oder Cherry-Tomaten aus Marokko. Ich entscheide mich für die Cherry-Tomaten aus Marokko und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich habe das Gefühl, die verarschen mich nicht. Ben Zimmermann lebt in einer Einzimmerwohnung im Prenzlauer Berg in Berlin. Die Küchenzeile ist mit dem Nötigsten bestückt. Ich bin jetzt nicht der, der unglaublich gerne kocht. Ich finde es auch oft irgendwie Zeitverschwendung, hält auf. Der Schauspieler rührt in seiner Nudelsoße. Dem Küchengerät nähert er sich skeptisch. Kommt natürlich drauf an, wie man das benutzen kann, weil ich immer einer bin, der, wenn es irgendwas neu gibt, erstmal gucke, wie andere damit umgehen. Dann, wenn ich sowas dann wirklich mache, bin ich eigentlich so Equipment-Freak, dass ich auch was sehr Gutes haben möchte. Also zum Beispiel Flatscreen-Fernseher fand ich ziemlich, ja, shishi und lächerlich, weil warum irgendwie sowas? Bei Freunden das zu sehen, finde ich toll und jetzt möchte ich eigentlich ein unter 60 Zoll und super HD, lalala, darf es jetzt eigentlich bei mir nicht sein. Das Küchengerät hat einen bunten Touchscreen und einen Rezeptchip, mit dessen Hilfe der Nutzer sich Schritt für Schritt anleiten lassen kann. Thermomix-Anwender sind eher User als Koch. Die Maschine schließt den Kreis zwischen dem Lebensnotwendigen, dem Essen und der Hochtechnologisierung unserer Zeit. Allerdings, Kartoffelschälen muss man immer noch selber. Letztendlich, wenn es Zeit spart, wenn es wirklich irgendwie was Richtungsweisendes ist. Wie CD-Player, man braucht jetzt auch keinen früher hat man keinen CD-Player gebraucht, aber wenn es wirklich so klasse ist, dann kriegt man irgendwann nur noch einen Herd mit zwei Kochplatten und dann dieses Ding. Es ist schon ein Akt der Entsinnlichung. Vielleicht könnte man sagen, es ist auch ein Akt der Verkargung von Sinnlichkeit, weil es gibt ja im Prinzip jetzt keinen herkömmlichen Sinne optisch wahrnehmbaren Kochvorgang mehr. Sobald das Gerät mit einem Zubereitungsschritt fertig ist, kündigt es das durch einen Vierklang in A-Dur an. Die Tonart ist absichtlich gewählt. Sie soll festlich klingen. Wenn das die Alternative ist, dass ich mir eine Tiefkühlpizza in den Ofen schiebe und nur so Convenience esse und ein Tier kocht mir wenigstens frisch, würde ich sagen, ist das noch die bessere Alternative. Niemand kocht weniger als die Deutschen. Im Schnitt stehen sie nur 5,5 Stunden pro Woche am Herd. Der Rest der Welt kocht eine ganze Stunde länger. Trotzdem geben sie mehr denn je für ihre Küche aus. Aktuell durchschnittlich 6.281 Euro. Das sind 800 Euro mehr als noch vor 4 Jahren. Küchengeräte sind da noch gar nicht eingerechnet. Ich weiß gar nicht, wie sehr man diesen Zahlen vertrauen kann. Es spricht alles dafür, dass es nur ein Vorurteil ist, dass die Deutschen keine Lebensart hätten. Ein Vorurteil, das sich aus antiker Literatur speist, das sich dann fortgeschrieben hat in mittelalterliche, frühneuzeitliche und auch in heutige Literatur. Aber die Fakten sind ganz andere gewesen. Diese These hat Seitz in seinem Buch dargelegt. Die Verfeinerung der Deutschen, eine andere Kulturgeschichte. Es gibt ein paar griechische Geschichtsschreiber, aber man hat dann vor allem eben diese beiden Römer, den Cäsar in seinem Gallischen Krieg und Tacitus in seiner Germania. Und da kommen jetzt die Germanen nicht gut weg. Bei Cäsar kommen sie ganz schlecht weg. Also das waren Krieger und Barbaren und die lagen auf der faulen Haut. Denn bei Tacitus, da kommen die Germanen teilweise besser weg, weil sie gegenüber den luxuriösen Römern doch auch schlicht leben. Das hat ihm gefallen, aber am Ende sagt er eben auch, die kochen ganz spärlich und haben keinerlei Luxus in der Küche und so weiter. Dabei stammen die Deutschen nicht allein von den Germanen ab, sondern auch von den Kelten, den Römern und den Slawen. Michel de Montaigne publiziert 1580 seine Essays. Und lästert da im klassischen Sinne, die Deutschen sind Trinker und Saufbolde und was weiß ich. Das Buch wird im Frühjahr publiziert, im Herbst macht er eine große Europareise und kommt um anderen nach Deutschland. Und er kann es gar nicht fassen, wie gut man hier isst. Und dann sagt er also, bei uns auf den französischen Schlössern wird nicht so gut gegessen wie in Deutschland in den guten Gasthäusern. Es ist ein Reichtum an Vorspeisen, an Soßen und Suppen. Und er bedauert es sehr, dass er seinen Koch nicht dabei hat, damit er da von den deutschen Köchen was lernen könnte. Die Luxusfeindlichkeit der Reformation habe Deutschland allerdings in seiner gastronomischen Entwicklung zurückgeworfen, sagt Erwin Seitz. Um die Gesellschaft gerechter zu machen, propagierte Luther, weniger zu verzehren. Dann, so seine Idee, sei genug für alle da. Noch schlimmer war, dass dann der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. da so stark dran anknüpfte und in Preußen den Hof abschaffte. Also praktisch die große europäische Tradition der höfischen Gastlichkeit gab es in Preußen nicht mehr. Currywurst, Currybulette, Pommes frites, Kartoffelpuffer, Fleischspieße, ja einfach Berliner Küche. Das Brutzelstübchen ist ein Imbiss am U-Bahnhof Bayerischer Platz in Berlin. Ich lebe überwiegend von den Stammgästen. Das sind hier die Geschäftsleute ringsherum, die Praxen, die Rechtsanwälte und alles, was so ein bisschen hier Rang und Namen hat. Und natürlich, gerade kommt jemand, die Stammkunden, die uns also immer besuchen. Hallo Helmut. Der Inhaber, Werner Kolm, betreibt seinen Imbiss seit 14 Jahren. Ich esse tagtäglich meine Currywurst einfach mit der Ausrede immer, ich muss die Ware kosten. Aber das ist also eine Schutzbehauptung. Ich esse sie also leidenschaftlich gerne. Fast Food steckt in der Krise. 2013 sank der Umsatz von McDonald's in Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte. Dafür gleich um 5%. Wir beziehen unsere Ware von einer kleinen Fleischerei. Und ein Freund von mir, also schon über Jahrzehnte, und der wird mich natürlich immer mit den besten Sachen beliefern. Es ist nun aber auch nicht so, dass niemand mehr Fritten und Hamburger mag. Auf Platz 1 des beliebtesten Kantinenessens stehen Wiener Schnitzel mit Pommes. Platz 2 Currywurst. Platz 3 Spaghetti Bolognese. Auch Edelschnellrestaurants wie zum Beispiel die Burgerkette Hans im Glück boomen. Grundsätzlich gilt, je jünger, desto öfter kommt Fastfood auf den Tisch. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse sind unter 25-Jährige die Altersgruppe, die am wenigsten kochen kann. Die Geschmäcker verändern sich nicht, bloß das Publikum verändert sich ein bisschen. Es ziehen immer mehr junge Familien her mit Kindern und natürlich auch die Kunden von morgen für uns. Flensburg ist die Stadt mit den meisten Burger-Restaurants. Dort kommen durchschnittlich 9,6 Filialen auf 100.000 Einwohner. In Freiburg sind es nur 2,8 Filialen. Sie können heute noch eine Invention de Michelin aufschlagen, können Sie eine Linie ziehen von Nordwest nach Südost. Die meisten Michelin-Sterne gibt es praktisch in Bayern, in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen. Ehemals römische und keltische Gebiete. Also ein bisschen hängt schon mit der Ideologie zusammen. Im Norden oder im Nordosten Deutschlands hat man zunächst mal stark diesen Protestantismus, man stark das Preußentum, beides Ideologien, die glauben irgendwo, man könnte auf Luxus verzichten und glauben, dann wäre die Welt gut, also dann gäbe es Gerechtigkeit, aber Das hat sich natürlich noch mal furchtbar auch im Nationalsozialismus ausgewirkt, also Kanonen statt Butter. So, die hatten ja vom Essen und Trinken auch, wollen sie nichts wissen. Ich bin in der norddeutschen Tiefebene aufgewachsen. Und um zu illustrieren, was das bedeutet, was das für ein schweres Erbe ist, kann man zwei Dinge benennen. Ja, es gibt zwei wichtige Ereignisse. Das erste war die Erfindung der Currywurst und das zweite die Einführung der Pizza. Das war so in den 60er Jahren das, was man neu und aufregend fand. Werner Blank ist Weinhändler und Gummi. In den 70er Jahren habe ich dann durch Reisen zum Beispiel nach Italien gemerkt, dass die Welt doch ein bisschen anders, dass sie ein bisschen größer ist. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch toll, das hast du mal gewollt, das hast du aber nie gekriegt. Ja. In Werner Blanks Laden Die Enotheker im wohlhabenden Berliner Stadtteil Wilmersdorf kauft vor allem das Bürgertum. Ärzte, Rechtsanwälte, Medienschaffende. Ist natürlich auch klasse, als Weinhändler hat man einen hohen sozialen Status. Kann man sich auch in sehr gehobenen Kreisen gut mit durchmogeln. Ja, das ist ein Thema, das alle Leute interessiert und wo auch jeder vielleicht was zu sagen hat. Oder? Ja, lass uns doch dafür noch eine nehmen, oder? Ja. Ja, das kann ich ja gleich mitnehmen. Genau, das meine ich. Das mit dem Kochen, das passiert gar nicht so viel. Also wenn ich dann mal mit Leuten darüber spreche, dann merke ich, das kann man verstehen. Viele arbeiten tagsüber, essen vielleicht mittags irgendwo in der Kantine. Abends wird vielleicht das klassische deutsche Abendbrot noch gegessen oder eine Pizza geholt. Die gehobene Mittelschicht. Wenig Zeit, aber großes Geltungsbedürfnis. Dieses Geltungsbedürfnis stillt seit den 70er Jahren auch das besondere Essen. Der besondere Wein. Umfragen belegen, je höher das Einkommen, desto gesünder die Ernährung. Auch wenn ich alleine esse, esse ich immer mit gebügelter Serviette und anständigem Weinglas. Ja. Da kommt kein Senfglas auf den Tisch zum Trinken. Nee. Und auch keine Papierservietten, das verabscheue ich. In den Ländern, in denen jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte hinweg Wohlstand geschaffen wurde, es gibt ein Publikum, das sich das wieder leisten kann. Es ist ja immer eine Frage, wie weit kann man sich Aufmerksamkeit leisten? Nach 1945 rollte eine regelrechte Fresswelle durch Deutschland. Zunächst ging es nur um Quantität, später auch um Qualität des Essens. Da gibt es natürlich schon ein paar so Kaderschulen, muss man sagen. Als allererstes müsste man wahrscheinlich Eckhard Witzigmann als Koch nennen. Die Öffnung des Tantris in München 1971, das war so ein Schlüsselerlebnis. Essen und Trinken ist in den 70er Jahren gegründet worden, Feinschmecker ist im Grunde gegründet worden. Siebeck als Journalist ist berühmt geworden. Das war ein Zusammenspiel von Medien und Köchen. Bis dahin dachte das protestantisch geprägte Bürgertum, gutes Essen sei anrüchig. Wir fahren zu Lindenberg. Ja, Lindenberg ist eine Einkaufsquelle für alle Leute, die wirklich professionell kochen wollen. Also kaufen auch viele Gastronomen ein. Die haben im Grunde die ganzen Basissachen, die man so braucht. Also es ist wenig überflüssiger Quatsch. Sehr gutes Geflügel zum Beispiel. Das ist sehr schwierig aufzutreiben irgendwo. Und das gibt es kaum. Wenn ich Perlhuhn haben will oder gute französische Hühner, gute deutsche kann man ja nicht kaufen. Gibt es so gut wie nirgends. Ich will sehen, ob es Fasanen gibt oder Perlhuhn, das habe ich mir im Kopf gesetzt. Werner Blank ist um die 60. Er kocht jeden Abend mindestens zwei Gänge. Für sich allein. Ich habe mir das mal angeguckt bei uns in der Ulanstraße. Ich rede jetzt von dem Bioladen bei uns in der Straße. Ich habe mich über das Art Sortiment gewundert. Ich habe mich gefragt, was sind das für Leute, die hier einkaufen? Die kaufen hauptsächlich Kekse und irgendwelche Biosäfte und solche Sachen. Ja. Ernsthaft kochen können die nicht. Große Bio-Supermarktketten wie Basic haben bis zu 12.000 Produkte im Sortiment. Die Mehrheit kauft dort Obst und Gemüse. Ein gutes Drittel der Bioladenkunden deckt dort seinen Bedarf an Brotwaren. Ein gutes Viertel den an alkoholfreien Getränken. Ich möchte da keinem zu nahe treten. Ja. Ist ja sowieso zum großen Teil zur Beruhigung des eigenen Gewissens oder mal, wenn man einen bestimmten Lifestyle pflegt. Wirklich so ein Kulturkampf, der inzwischen stattfindet. Distinktion natürlich, klar. Wir sind die Schlanken, die Fitten, die anderen sind die faulen Fettsäcke. No spinach, take away that all the greenery. No spinach, give us lots of jelly beanery. We positively refuse to budge. We like lollipops, we like fudge, but no spinach. Hosanna, You gotta eat your spinach, baby. No, no, no, no. I'm singing to ya. No, no, no, no. Hallelujah, spinach. Stay away from my door. Eine Grundfrage der Ernährung scheint zu lauten: Welche Tomaten isst du? An der Tomatenwahl lassen sich Besseresser, Ökos und Normalos erkennen. Ja, das ist sehr schwierig. Ich kaufe bei uns einen Gemüsehändler, der hat immer welche aus Spanien oder aus Sizilien. Die sind sehr gut. Da kostet das Kilo aber 12 oder 13 Euro. Und alles andere kann man eigentlich vergessen. Der Laden führt mindestens 10 verschiedene Tomatensorten. Kleine, große, rote, grüne, violette. Runde, ovale, verbeulte. Das, was ich mache, kann ich natürlich auch Fasanen aus der Tiefkühltruhe nehmen, weil das wird mariniert. Das ist so, hier sind ja welche. So schön, bratfertig. Oh ja, das ist doch gut. Die Idee gefällt mir eigentlich besser als mit dem Perlhuhn hat man seltener. Ne? Fasanen gibt es ja nur im Herbst. So, schon habe ich 2. Dann hätte ich gern 50,79 €. Kaum jemand in den großen EU-Staaten kauft so sparsam wie die Deutschen. Gut 11% ihres Haushaltseinkommens geben sie für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke aus. Im EU-Durchschnitt sind es 12,9%. Trinken muss ich ja zum Glück nicht bezahlen. Wein ist wahrscheinlich eine ganze Menge. Also ich kann es jetzt schwer beziffern, aber es ist der Hauptteil dessen, was ich monatlich so ausgebe. Also bestimmt 500-600 € im Monat. Ich brauche kein Auto für mich privat, ich mache keine aufwendigen Urlaube, solche Sachen. Und sonst auch relativ bescheiden, ich gehe fast nie in ein Restaurant essen. Ja, jetzt gibt es mal einen schönen Cheeseburger mit Pommes und dazu natürlich eine Cola, wie ich das gehört. Wenn man Hunger hat und es schmeckt richtig gut, dann ist es ein feines Essen. Wenn Sie sich dabei richtig gut fühlen und Sie spüren dieses Stöhnen aus der Tiefe des Bauches so, und danach fühlen Sie sich gut, dann haben Sie alles richtig gemacht, egal was Sie essen. Der Ernährungswissenschaftler Uwe Knob ist in einem Burgerrestaurant in Eschborn bei Frankfurt am Main zu Mittag. Diäten bringen überhaupt gar nichts. Das ist mittlerweile auch wissenschaftlicher Konsens. Da wird Ihnen keiner außerhalb der Diätindustrie irgendwas anderes erzählen. Vor einiger Zeit hat Knob einen Diätratgeber herausgebracht. Titel: Sex dich schlank. Die Boulevardzeitungen schrieben begeistert von der heißen Genussdiät und forderten ihre Leser zum Bettsport gegen Kilos auf. Die Intention war, einen Diät-Trojaner auf den Markt zu bringen, der alle die anspricht, die eine Diät machen wollen und dann gegebenenfalls dieses Büchlein kaufen, dann aber in ihrem Unterfangen sich noch mal kritisch hinterfragen sollten. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie hoch der Umsatz der Diätindustrie weltweit ist. Sicher ist, dass es sich um viele Milliarden handelt. Es ist absolut klar, dass Diäten alle über das gleiche Wirkprinzip wirken, negative Energiebilanz. Das heißt, während Sie 3, 4, 5 Wochen Diät machen, nehmen Sie weniger zu, als Sie verbrauchen. Das heißt, der Körper muss an die Reserven. Sie nehmen meinetwegen 3, 4, 5 Kilo ab. Danach essen Sie wieder normal und dann holt er sich die Kilos direkt wieder zurück. Eine weitere These des Ernährungswissenschaftlers ist, niemand kann mit Sicherheit wissen, was wirklich gesund ist. Ernährungsforschung basiert vorwiegend auf Hypothesen, Vermutungen, Spekulationen. Es gibt keinen einzigen Beweis, und zwar deshalb, weil vorwiegend oder fast ausschließlich Beobachtungsstudien durchgeführt werden. Und diese Beobachtungsstudien liefern nur Korrelationen, das sind statistische Zusammenhänge, aber niemals Kausalitäten. Beobachtungsstudien kommen ohne Experimente aus. Sie haben geringere Aussagekraft als zum Beispiel randomisierte klinische Studien. Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen, dort könnte rauskommen, die Menschen, die am meisten Deutschlandfunk hören, leben länger als die, die RTL-Radio hören. Da würde die Ernährungswissenschaft draus machen, Deutschlandfunk verlängert das Leben. Da lachen wahrscheinlich jetzt die Zuhörer. Wenn man aber hört, Ballaststoffe verlängern das Leben, da denkt man, oh ja, könnte sein. Die jüngste Schlagzeile, rotes Fleisch soll krebserregend sein. Laut Uwe Knob eine rein statistische Erkenntnis. Heute hören Sie, Fleisch ist ungesund. Morgen wieder neue Studie hat ergeben, Fleisch ist doch nicht ungesund. Und das verunsichert auf Dauer einfach. Das ist vielleicht aber auch eine Aufgabe der Moderne. Die moderne Welt muss abwägen lernen, urteilen lernen, auswählen lernen. Also wenn man sich das Wort Eleganz anschaut, das kommt ja vom lateinischen eligere, auswählen, das Erlesene. Eine Erdgeschosswohnung im Hinterhaus eines prächtigen Altbaus in Berlin-Wilmersdorf. Hier wohnt der Weinhändler und Feinschmecker Werner Blank. Jetzt ist dieses Gerät, was doch größer, als man das von Abbildungen her kennt. So. Gut, und wie macht man es jetzt? Das ist ein Schalter, wahrscheinlich muss man es einschalten. Ein Bildschirmdisplay mit vielen bunten Bildern drauf. Ich schätze mal, dass man da mit dem Finger aus... Nee, jetzt ist, was ist das hier, Menü? Ah, das Kochbuch, genau. Dann gucken wir mal unter Risotto. Ne? Radieschen, Ratatouille, Risotto, hier haben wir es doch schon. Fertig. Der Begriff Technologie stammt aus dem Griechischen. Techne heißt Kunst, Handwerk oder Kunstfertigkeit. Logiker bezeichnet das Studium einer Sache. Technik ist also nicht irgendetwas Roboterhaftes, sondern etwas sehr Menschliches. Das Erschaffen von Geräten oder Techniken aus einer Notwendigkeit heraus. Naja, das heutige Thema ist ja Risotto kochen, Thermomix gegen Herd und Hand, also gegen konventionelles Kochen. Was ich ja immer so aus der Lameng mache, ohne genaue Rezeptangaben, ohne Mengenangaben. Hier muss man schon ein bisschen darauf achten, was man an Mengen hineingibt. Technik ist weder gut noch böse, noch ist sie neutral. So lautet das erste Kranzbergsche Gesetz, das der amerikanische Technikhistoriker Melvin Kranzberg 1986 formulierte. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie es läuft. Wir werden nachher die Ergebnisse gegenkosten. Ich glaube nicht, dass es besser ist als mit der Hand. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auch Küchengeräte sind nicht neutral. Sie verändern sich, wenn der soziale Kontext sich verändert. Während ein Mörser für eine Dienstmagd im 18. Jahrhundert ein Arbeitsgerät war, mit dem sie sich stundenlang plagte, ist er für einen modernen Hobbykoch ein edles Gerät, mit dem er freiwillig und mit Genuss Gewürze zerstößt. Ich werde mal meine Geschichte hier parallel machen. Also, Kasserolle auf den Ofen. Jetzt bin ich so ein Charlotte muss natürlich klein geschnitten werden, das geht hier nicht automatisch. Die Küche von Werner Blank ist klein, aber gut ausgerüstet. Neben einem extra breiten italienischen Profi-Gasherd von Manufaktum gibt es eine große Auswahl an Pfannen, Töpfen und Brätern. Gute Messer und super feine Weingläser. In den Regalen Gewürze. Im übergroßen Kühlschrank frische Kräuter, Gemüse, selbst angesetzte Brühe. Sag mal schön al tavolo. Was jetzt aussteht, ist die Geschmacksprobe. Der ist noch fest. Der ist kein bisschen matschig aus dem Gerät. Der ist nicht weicher, obwohl er viel länger gekocht hat. Der hat sehr viel vergessen, den zu pfeffern. Jetzt hat dieses Gerät uns nicht gesagt, dass man Risotto auch pfeffern muss. Also, die sind geschmacklich nicht weit auseinander. Moderne Haushaltstechnik macht Erfahrung wett. Durch sie könnten Milieus, die bisher nicht an der Verfeinerung ihres Geschmacks arbeiten konnten, einen großen Schritt aufholen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Vorteil liegen soll, das auf die Art und Weise zu machen. Ja, man hat vielleicht weniger abzuwaschen. Ich wäre allem technischen Neuerungen erstmal immer offen gegenüber und sagen, ja, alles, was uns heute Arbeit abnimmt, bitteschön. Man kann es auch übertreiben, man kann jetzt praktisch so die ganze Küche mit einem technischen Fuhrpark einrichten, aber kochen kann man dennoch nicht. Ich bin 1,85 groß und wiege, glaube ich, 98 Kilo. Eigentlich 8 Kilo zu viel. Das heißt, ich bin jetzt nicht richtig fett, aber ich habe schon ein bisschen zu viel, was ich abnehmen könnte. Aber ja, gerade im Urlaub gewesen und das Leben ist gerade auch eigentlich sehr schön, dass ich jetzt nicht so viel Lust habe, jetzt mich da so runter zu quälen. Markus Schön ist Fitnesstrainer. Ich hatte heute Vormittag 2 Personal Trainings und dann hatte ich heute 4 Fitnesskurse. Ja, jetzt ist irgendwas mit 9:30 oder was. Jetzt bin ich fertig, jetzt trainiere noch so ein bisschen für mich. Ich erinnere mich ziemlich schlampig, würde ich sagen. Also ich bin da eher Pragmat. Ich riskiere auch freitags gerne mal schön Pommes oder eine Pizza oder so. Dann haue mich dann lieber am nächsten Tag nochmal aufs Rad und fahre das runter. Body Shape, Active Bootcamp, Hot Iron, Zumba. 9,1 Millionen Deutsche schwitzen in Fitnessstudios oder belegen Sportkurse. So viel wie in keinem anderen Land in Europa. Seit 1999 hat sich der Umsatz der Branche verdoppelt. Mich motiviert Bewegung, mich motiviert, meine Leistungsgrenze zu kennen, auszureizen. Mich motiviert Bewegung mit Musik. Körpererfahrung ist für mich schön. Also ich genieße zum Beispiel beim Schwimmen diese langen Phasen unter Wasser, ausatmen, meditativ quasi, Kacheln zählen, also ganz stumpf, einfach nur zack, Wende und zurück und lange Gleitphase. Sowas ist cool. Oder Cyclen, Musik rein und Attacke. Mehr Muskeln, weniger Fett. Dazu gehört die entsprechende Ernährungsumstellung. Ob der Speiseplan von Steinzeitmenschen befolgt wird oder versucht wird, möglichst viel Eiweiß zu sich zu nehmen. Die Hoffnung ist immer, schlanker und fitter zu werden. Kopf und Hunger, das gehört zusammen. Das ist die große Aufgabe für jeden da, seinen Weg zu finden, wie man damit umgeht. Der Sportler kauft sein Essen im Supermarkt. Es ist 9:50. Noch hat der Supermarkt geöffnet. Wir suchen jetzt erstmal nach Haferflocken und zwar möglichst wenig behandelt, wenig Zucker drin und Vollkorn. Hier, das ist gut. Das ist Bio. Ist also irgendwie nicht so sehr vorbehandelt. Auch relativ gut. Ja, das tut's. 5-Korn Getreidemischung, Multikornflocken geht auch. Eigentlich wollte ich Vollkorn, aber nicht wollte ich Haferflocken haben. Jetzt mal gucken. Genau. Die sehen schon ein bisschen dünn. Extra zart. Ich habe noch Zähne. Ich nehme die dickeren. Markus Schön trägt Joggingklamotten und einen großen Rucksack. Ich esse nicht viel Obst, aber ich trinke viel Saft und viel Grapefruitsaft. Grapefruitsaft ist total lecker. Ist auch ein bisschen aseptisch für den Halsbereich. Bin da viel am Rumbölken und außerdem schmeckt's. Und Direktsaft, ganz wichtig. Also kein Nektar oder rückverdünnt oder so, Direktsaft. Da bin ich auch, ich bin vielleicht doch gar nicht so unkritisch. Der Fitnesstrainer ist so gut wie nie zu Hause. So wie die Mehrheit der deutschen Männer. Nur 35% kochen zu Hause. Zum Vergleich, bei den Frauen sind es 80%. Heute nimmt Markus Schön das Abendbrot im Bistrobereich des Supermarktes zu sich. Naturjoghurt mit Haferflocken. Ein bisschen Haferflocken. Ja, könnte man auch Pferden geben wahrscheinlich. Ist ja auch so ungefähr dasselbe. Ja, schöne Haferflocken. Schön Eisen, Kohlenhydrate, Eiweiß, alles wunderbar. Das esse ich, weil ich jetzt keine Lust habe mehr zu kochen, Hunger habe und schnell satt werden möchte. Das ist so die Grundidee. Ich finde es konsequent, wenn man Tiere isst, dass man auch Tiere töten kann. Ich habe schon mal Tiere geangelt. Ich habe noch keinen Huhn umgebracht und noch keine Kuh und kein Schwein. Aber ein Huhn tatsächlich ist bei mir noch mal auf der Liste. Das ist so ein Ding, wo ich denke, Mensch, wenn ich sowas esse, müsste ich auch umbringen können. Das hier, Thermomix? Okay, ja, sieht aus ein bisschen wie eine Waage oder eine Raketenabschussrampe. Eine Art Becherwärmer mit obendrauf, ja. Was kann man damit machen? Alles. Sicherlich keine Fahrräder reparieren und keinen Wetterbericht. Naja, ich bin mir, glaube ich, Old-Style-mäßig so. Ich finde ein Holzbrett und ein schönes Schneidemesser toll. Ich finde einen Holzkochlöffel toll und einen schönen Pott, den man anpacken kann. Markus Schön ist unter den 4 Testpersonen der Einzige, der kein besonderes Interesse an dem Gerät zeigt. Ausprobieren? Er schüttelt den Kopf. 800 Euro. Bin ich gut? Zu viel? Ja, höher? Okay, viel höher. Das Doppelte, aber nicht mehr als 2000 Euro. Nein. 1,5? Weniger. War ja gar nicht so schlecht. 1000 Euro? Ungefähr, okay. Und dann ist dann wie viel Essen mit bei schon? Aldi und Lidl haben längst ähnliche Modelle auf den Markt gebracht, die viel günstiger sind. Sie kosten um die 200 Euro. Ich habe ein outdoor-taugliches Handy. Das muss vor allen Dingen wasserfest sein. Das muss vor allen Dingen lange halten können. Das heißt, es hat kein hochauflösendes Display. Ich bin in einer ganz anderen Zielgruppe unterwegs. Ich bin mehr so, die Welt geht unter und ich kann mir helfen, Typ. Und wenn das jetzt noch vielleicht irgendwie so ein LAR-Panel hätte, dass man damit auch irgendwo draußen was machen kann, wenn der Strom ausbleibt. Je niedriger der Kontostand, desto mehr Fleisch kommt in die Pfanne. In Haushalten mit einem Einkommen von bis zu 1.500 Euro sogar jeden Tag. Wer dagegen mehr als 4.000 Euro zur Verfügung hat, bei dem gibt's nur jeden dritten Tag ein Stück Fleisch. In einer Umfrage gab die Hälfte der Befragten an, ihnen fehle die Zeit, sich gesünder zu ernähren. 22% fanden es zu teuer. Essen scheint politischer geworden zu sein. Allgemein würde ich sagen, bringen wir mehr Zeit, über Essen nachzudenken, weil wir überhaupt mehr Freizeit als früher haben. 4 Stunden Freizeit pro Werktag haben die Deutschen im Schnitt. Nach Abzug der Arbeitszeit und dem zeitlichen Aufwand für Putzen, Kochen und Kinderversorgen. Das menschliche Gehirn ist so groß. Das muss immer beschäftigt werden. Und in dem Augenblick, wo die großen Mythen zusammenbrechen, also sei es die Religion, dass viele irgendwo nicht mehr in einem dogmatischen Sinne an Gott glauben können oder an die Autorität der Kirche glauben können, so muss man heute neue Dinge finden, die irgendwie den Kopf beschäftigen, die irgendeine Identität stiften oder ein Selbstverständnis stiften. Das Thema Ernährung als Ersatzreligion wird immer stärker diskutiert. Man sucht Eckpfeiler im Leben, die einem sagen, wie habe ich vorzugehen, was habe ich zu tun, was ist gut, was ist böse. Ich glaube nicht an die Lösungstheorien des Kulinarischen. Ich würde sagen, das Kulinarische sollte man eher als eine Freude begreifen, das einem glückliche Momente beschenkt, wenn man sich ein bisschen Mühe mit dem Essen gibt. Wer nicht kochen kann, kriegt mit elektronischen Helfern wie dem Thermomix ein passables Essen auf den Tisch. Der Topf, der in dem schräg angeschnittenen Zylinder steht, der erinnert ja noch an den Kessel und im Augenblick dampft es da auch aus der Öffnung auch raus. Vielleicht stehen bald in allen Küchen vollautomatische Kochmaschinen. Und niemand kann sich vorstellen, wie es war, ohne sie auszukommen. War beim Handy nicht anders. Oder bei der Waschmaschine. Man spürt auch in der Nase, dass da jetzt gewürzter Geschmack in die Nase dringt. Ja, es bleibt ein Rest von Ursituation des Kochens übrig. Was das Gerät aber nicht kann, Fleisch- und Fettliebhaber in gesundheitsbewusste Gemüseesser verwandeln. Aus Kochmuffeln passionierte Pfannenschwenker machen. Konservative Feinschmecker dazu bringen, ihr Handwerk am Herd aufzugeben. Individuelle Vorlieben brutzelt das Gerät dann eben doch nicht weg. Das Haushaltsgerät. Denn du bist, was du isst. Feature von Jenny Hoch. Und Eva Meckbach. Und Maximilian Held. Ton Alexander Brennecke. Regie Friederike Weger. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2016. Die sind ja süß. Süß? Da ist Zucker drin in diesen Dingern. Say you love me, really love me. Say you love me true. I love you. Say you love me. Please believe me when you do. That makes two. Go together. Bet your boodle. Like the apples in a strudel-doo. When we noodle with a doodle and song. What you call? A real ball. I do. Say you love me, really love me. Say you love me true. I love you. Say you love me, please believe me when you do. That makes two. Doodle some more. Do-de-oop, doo-de-oop.